Und als er noch redete, siehe, da kam Judas der Zwölfen einer und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesum und sprach, gegrüßet seist du, Rabbi! Gegrüßet seist du, Rabbi. Ja, das habe ich gesagt. Es war so abgesprochen zwischen uns. Ich befolgte seinen Befehl, er konnte sich auf mich verlassen. Gegrüßet seist du, Rabbi, das waren die vier Worte, die wir vereinbart hatten. Wir beiden, er und ich. Zum Zeichen, dass es kein Zurück mehr gab für uns. Von nun an nicht mehr. Ich ging auf ihn zu. Sehr langsam. Beinahe bedächtig. Er lächelte, ich küsste ihn und wir umarmten einander. Wir beiden ein paar Sekunden lang ganz allein auf der Welt. Die Soldaten weit weg mit gesenkten Lanzen, so als schämten sie sich, die Jünger irgendwo im Dunkeln versteckt. Er und ich. Die einzigen Menschen im Vordergrund auf einer leeren Bühne unter einem hohen, sternklaren Himmel. Es war ein warmer Tag gewesen, der Tau fiel erst gegen Morgen. Die Soldaten trugen Sommeruniform. Sein Gewand stand weit offen. Ich legte ihm die Hand auf die Schulter, ganz sanft. Der kleine Finger berührte so seinen Hals. Der letzte Liebeserweis, Judas aus Keriot küsst seinen Herrn. Und er, Jesus von Nazareth, sagte zu mir, mein Freund. Ja, wir gehörten zusammen, wir zwei. Gegrüßet seist du, Rabbi. Da sprach zum letzten Mal ein Mensch zu ihm. Da war Sanftmut und Licht, ehe die Dunkelheit kam und die Folter. Von nun an wurde nur noch verhört und geprügelt, gebrüllt und geschlagen, zerbrochen, verhöhnt und gemartert. Nein, Herr, ich habe dich nicht verraten. Ich ganz gewiss nicht. Verrat, Verrat. Das ist doch Aberwitz, die blanke Narretei. Was war schon zu verraten, frage ich euch. Sein Aufenthaltsort, der Garten von Gethsemane, aber den kannten doch Tausende. Und die Geheimpolizei der Sadduzäer und die römischen Spitzel, die seit Jahr und Tag seine Schritte verfolgten, wussten erst recht Bescheid. Die hatten ihre Dossiers, von wegen Verrat, das ist doch lächerlich. Oder glaubt ihr vielleicht, ja, ja, man hört auch das, ich hätte den Behörden sein großes Geheimnis verraten, dass er Gottes Sohn sei? Geboren aus Davids Stamm, ein König aller Stämme und Zungen und Völker. Aber das hat er doch selbst gesagt, vor allem Volk, auf dem Marktplatz, mitten unter den Leuten. Denk doch an Jericho. Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, das verloren ist. Glaubt ihr denn wirklich, man hätte einen Verräter gebraucht, nur um zu erfahren, was in jeder Akte stand? Nein, Herr, ich habe dich nicht preisgegeben. Und warum hast du dich dann aufgehängt, Judas? Hast Schluss gemacht mit dem Strick um den Hals und am Galgen deine Schuld bekannt? Das kann ich euch sagen. Ich bin in den Hanf gegangen, so sagte man bei uns damals in Palästina, weil ich meinem Herrn nicht nachsterben wollte. Ein Judas, hört ihr, geht voraus. Ich, der Einzige unter diesen Fischern und Zimmerleuten und Bauern, der ihn verstand, wirklich verstand. Ich kannte die Angst, die ihn abends, wenn es dunkel wurde, ins freie Feld hinaustrieb, fort aus den Städten in die Einsamkeit. Ich wusste, wie sehr er sich fürchtete vor diesem Tod. Nein, nicht vorm Tod, vorm Sterben. Dieser Folter, dem Zerbrechen der Knochen und dem Martern, die das Hirn aufblasen wie einen Ball. Er war zu schwach dafür. Der Mann brauchte Hilfe, Beistand, Trost, damit er durchhalten konnte am Kreuz. Ja, darum habe ich es getan. Jetzt wisst ihr es, um ihm zu helfen. Judas, sollte er denken, ist einsamer gewesen als ich. An diesem Morgen, als er die Schlinge knüpfte. Wie leicht ist mein Tod? Sollte er denken, verglichen mit seinem, diesem elenden Krepieren, wo niemand zuschaut. Kein Freund, keine Frau, nicht einmal der Henker. Herr Gott, Vater im Himmel, sei nicht ferne von mir, denn die Angst ist nahe und kein Helfer zu sehen. Schau, die Herde der Stiere, ein gewaltiges Getier, hat mich umringt. Ihren Rachen sperren sie auf gegen mich wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie geschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Herr, errette meine Seele. Denn sie ist einsam und ohne Hoffnung aus den Klauen der Löwen und wilden Hunde. Ich rufe dich am Tage und ich schweige nicht in den Nächten. Aber du antwortest nicht. Wie lange willst du noch warten? Ich schreie und du bist stumm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, wir haben das gleiche Gebet gesprochen, an jenem Freitag. Ich, der ihm voranging, und er, der mir nachgefolgt ist. Zwei Männer, nicht nur einer, hingen am Balken, damals in Jerusalem. Natürlich, da ist noch das Geld, ich weiß. Die 30 Silberlinge. An die ihr zuerst denkt seit 2000 Jahren, wenn von mir die Rede ist. Judas, der Jud, Judas, der Schacherer, der seinen Herrn um ein paar Groschen verrät. Angenommen, Johannes, der gute Johannes, hätte recht mit seiner Behauptung, dass ich ein Teufel war und dass Jesus dies wusste. Ich habe euch ausgewählt und einer von euch ist der Teufel. Dann hättest du dich dazu hergegeben, einen Menschen in die Messer laufen zu lassen. Dann wäre kaltblütig ein Mann, ein Unwissender, auserwählt worden, die Dreckarbeit für dich zu tun. Mit der Kapsel im Maul. Wenn er recht hätte, dein Evangelist. Nein, nein, das hat er nicht. Du hättest mich doch wohl gewarnt, nicht wahr? Nicht zugelassen, dass ich dein Opfer würde. Schlachtvieh eines Menschen, der doch so friedfertig war. Ich dein Opfer, nicht umgekehrt. Das ist absurd. Sag doch selbst, wäre es nicht Wahnsinn gewesen, ausgerechnet mich, den Schuft, der im Himmel längst als Dieb erkannt worden war, zum Kassier zu bestellen, ihn in Versuchung zu führen. Grad so, als sei das Vaterunser für dich eine Phrase. Und führe uns nicht in Versuchung. Ist das etwa eine Bitte, die für dich nicht gilt? Logik. Ein bisschen Logik, bitte sehr. Könnt ihr euch wirklich einen Gott vorstellen? Einen Heiland, der um der Erfüllung seines Plans willen einen Menschen zur Sünde verurteilt. Auf, Judas, mein Gesell! Und keine Warnung in letzter Stunde? Jesus, meint ihr, sei kein Christ gewesen, sondern eine Art von Racheengel, der zusah, wie sich sein Feind in den Stricken verfing. Da fälschte einer Rechnungen und sein Meister ließ den Ding in ihren Lauf. Da hat sich ein Mensch aufgehängt und ausgerechnet er, der selbst für seinen Todfeind betete, ließ ihn allein in der Stunde, da die wilden Hunde ihn hetzten. Jesus von Nazareth, euer Christus, ein Anatom in Uniform, der zusieht, wie ein Mensch bei lebendigem Leib seziert wird. Ja, ist denn euer Herr ein Mörder? Nein, nein, er war es nicht. Er wusste, dass ich einverstanden war. Einverstanden zu tun, was getan werden musste, weil es Gottes Wille war. Ich wusste, dass es eines Menschen bedurfte, um Jesus zu überliefern. Und ich wusste, dass Jesus wusste, nein, ich wusste, dass du wusstest, er weiß. Und ich wusste, dass du wusstest, er weiß, dass ich weiß. Wir waren Vertraute. Wir hatten das gleiche Geheimnis. Wir wussten, dass es eines Menschen bedurfte, um Jesus zu überliefern. Ein Mensch war vonnöten, kein Gott. Ein Mensch so groß, so selbstbewusst, so demütig, so fromm, dass er bereit war, zum Attentäter zu werden, zum Mordgehilfen und Verräter, um ein für alle Mal zu beweisen, wohin Menschen geraten, die, um, wie sie sagen, ganz sie selbst zu sein, vor keinem Anschlag zurückschrecken. Auch nicht vor dem Anschlag auf Gott. Das, Freunde, ist eine These, die nur dann beweiskräftig wird, wenn sich ein Mensch findet, der bereit ist, sie in einem Rollenspiel auf Leben und Tod zu beweisen. Ein Mensch aus Fleisch und Blut, der die Sünde aller Sünden und den Verrat über allem Verrat Leib, Seele und Stimme verleiht. Einer wie Judas, einer wie ich. Ich hatte zu beweisen, wohin Menschen geraten im Aufstand gegen Gott. Und ich tat es freiwillig, aus eigenem Entschluss. Um Jesu Christi willen, aus Frömmigkeit, um der Rettung aller Menschen, eurer Rettung willen, habe ich mich dazu bereit erklärt, ein für alle Mal zu beweisen, dass wir der Erlösung bedürfen, wir, die wir sterblich sind. Verrat, sagt ihr? Ich nenne es Gehorsam, nenne es Dienst. Aus freien Stücken den Satan zu spielen, um für Gott zu zeugen. Und ich wiederhole, der da wusste um meine Rolle. Oder glaubt ihr etwa, er sei so blind, so täppisch gewesen, ausgerechnet den Allerfalschesten in seine Schar aufzunehmen? Er hätte sich betrügen lassen, wie der Bruder treuherzig oder die Schwester gutgläubig, ein schlichter Mensch, der sich nach Herzenslust düpieren ließ, nicht ahnend, dass sein Kassenverwalter ein Spitzbube war. Es bleibt dabei, wir haben voneinander gewusst. Der Unterschied war nur, mein Herr hatte es leichter als ich. Nein, murrt jetzt nicht. Ich weiß, was ich sage und ich kann es beweisen. Der Menschensohn, hast du das wirklich gesagt, muss sterben. Aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn ausliefern wird. Es wäre besser für ihn, er wäre niemals geboren. O Herr, wenn du es denn gesagt hast, bedachtest du auch, was das bedeutet, für einen wie mich, einen ganz gewöhnlichen Menschen, nicht aufschreien zu dürfen. Halt ein, ich bitte dich, hör auf, ich kann nicht mehr. Gut, der Richtspruch des Herrn. Ich hatte damit zu rechnen. Wer bereit ist, den Teufel zu spielen, darf nicht hoffen, wenn es ernst wird, den Engel herauskehren zu dürfen. Aber das Urteil der Jahrtausende, den Prozess von Seiten der Inquisition, die Verhöhnung durch die Kunst, das Gezeter der Frommen in aller Welt, Judas, der Teufel, Judas, Mörder von Anbeginn an, Judas, Gottes verworfener Sohn. Nein, das habe ich nicht verdient. Die Logik zumindest. Ein exaktes Durchdenken des Falls hätte euch zweifeln, Fragen stellen, nachdenken, das kann ich doch wohl von euch verlangen. Und was habt ihr stattdessen getan? Mich als Sündenbock abgestempelt. Judas der Wucherer. Judas, Ahnherr aller Zinstreiber im Ghetto. Judas, der Sprecher eines Volks, das ausgerottet werden muss, weil es den Herrn ermordete. Judas, der Teufelssohn, der die Teufelskinder Teufelskunst lehrte. Da hört euch das an. Dr. Martinus aus Wittenberg auf den Spuren seines geliebten Johannes. Ich, verfluchter Goi, kann nicht verstehen, woher die Juden solche hohe Kunst haben, ohne dass ich muss denken. Jetzt kommt's. Da Judas Ischariot sich erhängt hatte, dass ihm die Därme zerrissen und, wie es den Gehängten geschieht, die Blase zerborsten, da haben die Juden ihre Diener mit goldenen Kannen und silbernen Schüsseln dabei gehabt, die Judas Pisse aufgefangen, danach untereinander die Märde gefressen und gesoffen, dass sie... Ja, ja, ich bin ein Jud. Aber der war es auch. Verdiente auch den gelben Fleck. Hätte wie ich das J in seinem Ausweis gehabt und ums Verbot gewusst, sich nicht in öffentlichem Park auf einer Bank niederzusetzen. Den hätten sie genauso wie mich ins Gas gejagt. Jesus den Juden, Judas den Juden. Und dabei war ich fromm wie er. Der Frömmste in seinem Gefolge. Einer, ich musste es auf sich nehmen, Gottes Bote im Finsteren zu werden. Ich war auserwählt worden. Und ich verlange Respekt dafür, den Verworfenen in Gottes heiligem Drama zu spielen. Denn nur ich war stark genug dafür. Judas, der Fromme. Judas, der Kluge unter den Einfältigen. Der Zweifler und Rechner unter den Hirten. Ich, kein anderer, Petrus zu allerletzt, wurde für würdig befunden, den Part des Vollstreckers zu spielen. Mir wurde abverlangt, für das Böse zu zeugen. Ich hatte zu zeigen, wozu Satan bereit ist und wo Satans Grenze liegt. Um das Böse zu entlarven, gab es keine andere Wahl als einen einzigen, mich zum Stellvertreter des Teufels zu machen. Ein bisschen Logik zum letzten Mal. Bitte schön, ein Quäntchen Mathematik. Angenommen, ich hätte Nein gesagt, in der Sekunde, da Jesus mir befahl, nicht länger zu zaudern. Tu schnell, was du tun musst. Gesetzt, ich hätte mich geweigert, wäre ich dann nicht nur dann an Gott zum Verräter geworden? Bedenkt, ohne Judas gibt es kein Kreuz, ohne das Kreuz keine Kirche, ohne mich, den Überlieferer, keine Überlieferung der Botschaft, dass wir erlöst sind. Eine kleine Bewegung meines Kopfes, ein Schütteln statt eines Nickens. Und Gottes Plan wäre ein Nichts. Ihr seht, wir waren verbündet. Er und ich, der Meister und sein Gesell, waren aneinander gekettet wie zwei Brüder, von denen der eine den anderen braucht. Judas ist nichts ohne Jesus, so wie der Schatten nichts ohne den Leib ist. Aber Jesus ist auch nichts ohne Judas. Wäre ich nicht zu den großen Priestern und nach Gethsemane gegangen, es wäre um meinen Herrn geschehen gewesen. Wir hatten unseren Weg, gemeinsam zu gehen oder gar nicht. Und darum bitte ich, nein, ich verlange, dass mein Schuldspruch aufgehoben wird. Ich will endlich mein Recht. Ich bestehe darauf, dass mir bestätigt wird, dieser Mann wurde einer Aufgabe für würdig befunden, wie sie bis heute keinem Menschen gestellt worden ist. Er musste um Jesu willen zum Schlechter und Selbstmörder werden und sich durch eine Tat, und zwar im Gehorsam gegen Gott, durch eine Tat, die ohne Beispiel ist, so weit erniedrigen, dass nicht einmal die Heiligen wagen dürfen, für ihn zu beten. Aber ich habe es getan und darum seid ihr erlöst. Ich habe meinen Auftrag erfüllt und ihr solltet mir danken dafür. Ich habe Gott preisgegeben, weil Gott es so wollte. Ich war sein Bote, weil Jesus mich brauchte. Ich sage euch, und es ist wahr, es wäre leichter gewesen, an seiner Stelle zu sterben, als ihn töten zu müssen. Und der Dank dafür, da kann man es betrachten, Judas am Baum, das Gekrös in den Händen, die Seele aus dem After entflohen, die Kehle vom Hanf zugeschnürt, die Därme in blutige Schlingen zerfallen, Judas im Massengrab, auf dem Blachfeld, in der untersten Hölle, von den Zähnen des Teufels gepackt, der Kopf in Belials Rachen, der Leib auf der Zunge, eine Hostie aus rotem Fleisch und dann das Schamglied hoch wie ein Turm, der Bauch von Würmern zerfressen, dicker Beutel, gelber Mantel, Judenzunge, Judenbart, Judenohr. Und wenn Sie nun recht haben, Herr, alle, die mich verfluchen, wenn ich weniger fromm gewesen wäre und Nein gesagt hätte, nein, ich tue es nicht, jetzt und auch in Ewigkeit nicht, dann wäre Gottes Plan zunichte geworden. Dann gäbe es kein Kreuz und niemand hätte wagen können, mich zu verfluchen. Wenn ich Nein gesagt hätte, Herr, wärst du am Leben geblieben und hättest ein freundlicher alter Mann werden können, ein Zimmerer, dessen Kunst berühmt gewesen wäre weit über Galiläa hinaus. Und ich hätte deine Lehre verkündet, eine sanfte Friedensdoktrin, die jedermann die Wahl gelassen hätte, sich frei zu entscheiden. Kein Märtyrer wäre gestorben in einer römischen Arena, keine Inquisition fände statt. kein Krieg der Rechtgläubigen gegen die Heiden. Heiden, ein solches Wort wäre unbekannt. Kein Streit unter den Konfessionen. Luther und Ignatius verkündeten einträchtig eine Religion, in deren Zeichen niemand ermordet, niemand geopfert wurde. Kein Blut hätte sich bei meinem Nein über die Erde ergossen. Und niemand, Herr, hätte uns Juden verfolgt. Denn es wäre ja keine schuldig gewesen an deinem Tod, dem sanften Ende eines alten Zimmermanns, der hochgeehrt unter den Bürgern nach Nazareth heimgekehrt wäre. Kein Pogrom, kein Lager, kein Gas. Hilf mir, Herr, erbarme dich meiner. Gib ein Zeichen, das mir sagt, du, dass du hast recht getan. Wie stumm du bist. Schau mich an. Ich war mir so sicher. 2000 Jahre lang. Bis zu diesem Augenblick. Und nun auf einmal, ganz plötzlich, der Zweifel. Ich hätte alt werden können wie du. Kein Glaubenskrieg wäre durch meine Schuld über die Menschen gekommen. Millionen hätten überlebt nach meinem Nein. Bei unserem Gott. Gegen diesen Gott und sein Todesgebot zu revoltieren. Judas, wäre das deine Sache gewesen? Judas von Keriot, kein Sklave Gottes, sondern ein Mensch, der Nein sagt. Sein Nein, nicht euer Nein, sondern sein eigenes. Wenn nun alles falsch war und ich ungehorsam sein musste, musste, nach allem, was geschehen ist, wenn mein Nein millionenfaches Ja bedeutet hätte, zum Leben, zur Versöhnung, zum Frieden, zu einem menschlichen Dasein, das nicht mit einem Mord und einem Selbstmord beginnt, und in der Blutspur weitergehen muss. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, warum bist du gekommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum und griffen ihn. Nein, nein, nein.